siehst den Jungen im Stich. Die Schuld trifft ihn noch nicht. Er wacht auf, bleich im Gesicht. Ich bin zu spät, was kann ich dafür? Ohne Schulbrot für den Tag. Den Ranzen halb gepackt, steht er gerade wieder starr, schweißgebadet an der Eingangstür. Nichts ahnend schaut er kurz zurück, bis eine Stimme zu ihm spricht und meint: Wart mal, du kommst sowieso schon zu spät. Lass lieber chillen, wart mal. Scheiß einfach sausen, fang an zu chillen von mir aus drin oder draußen. Egal bei was, mein dich an deinem Glück behindert. Sag allen Spaß, das war's, zeig ihnen den Mittelfinger. 10 Jahre Schule klingt wie eine Morddrohung. Mach einfach blau, das geht schon in Ordnung. Das Auftreten mit Ausreden sichert den Vorsprung. Du bist jung, dreh einfach allen das Wort rum. Zum Glück hat er sie ignoriert, jahrelang seinen Weg kreiert. Ohne zu wissen, wie es wird, kann man sagen, er hat's weit gebracht. Nur zieht nicht jeder mit. Zu oft ließ man ihn im Stich. Er merkt, wie allein er ist. Alles schläft, nur er scheint wach, bis er an niemand mehr glaubt. Da taucht die Stimme wieder auf und meint: Wart mal, ihr kommt sowieso schon zu spät. Lasst lieber chillen, wart mal. Yeah, ihr seid sowieso schon zu spät. All der Stress, wär's da nicht besser, wenn man's lässt? Und er denkt sich, die Welt verändern ist nicht schlecht. Du scheinst so vieles zu komplex. Niemand kommt komplett zurecht. Man schafft es nicht mal, den Müll zu sortieren. Tja, der private Scheiß hält auf. Der Mensch nimmt viel dafür in Kauf. Was? Das Essen wird halt schlecht und nicht mal ich scheint zu kapieren. All die Hektik, all der Stress. Noch lange nicht das Recht zu sagen: Wart mal, wir kommen sowieso schon zu spät. Lass lieber chillen, wart mal. Yeah, wir sind sowieso schon zu spät.